Fettes schenkte mir keinerlei Beachtung. »Ja«, sagte er dann mit plötzlichem Entschluss. »Ich muss ihm Angesicht in Angesicht gegenübertreten.« Wieder entstand eine Pause, dann wurde im ersten Stock eine Türe ziemlich laut geschlossen und man hörte einen Schritt auf der Treppe. »Das ist der Doktor«, rief der Wirt. »Passen Sie gut auf, dann bekommen Sie ihn vielleicht zu Gesicht.« Es waren nur zwei Schritte aus dem kleinen Wirtszimmer zur Türe des alten George-Gasthauses. Die breite Eichenstiege mündete fast unmittelbar auf die Straße. Zwischen der Haustürschwelle und der letzten Windung der Treppe war gerade noch Platz für einen türkischen Teppich und für nichts anderes. Aber dieser kleine Raum war jeden Abend hell erleuchtet durch eine Lampe im Treppenhaus und die große Laterne unter dem Wirtshausschild und außerdem durch den warmen Widerschein des Fensters der Schenkstube. Auf diese Weise zog der George schon von Weitem die Aufmerksamkeit der auf der kalten Straße Vorübergehenden auf sich. Eilig schritt Fettes dorthin, und wir, die wir zurückblieben, sahen die beiden Männer einander Aug in Aug gegenübertreten, wie der eine von ihnen es sich gewünscht hatte. Dr. McFarlane schritt rasch und kräftig aus. Das weiße Haar umrahmte ein bleiches, sanftes, aber energisches Gesicht. Er war elegant gekleidet, der Anzug aus feinstem schwarzen Tuch, die Wäsche blendend weiß, dazu eine große goldene Uhrkette und Manschettenknöpfe und Brille aus dem gleichen kostbaren Material. Um den Hals hatte er einen breiten, weiß und lila getupften Schal geschlungen und über seinem Arm hing ein behaglicher, pelzgefütterter Reisemantel. Kein Zweifel, er nahm eine seinen Jahren angemessene Stellung ein und jeder Zug kündete Reichtum und Bedeutung. Es war ein erstaunlicher Kontrast, unseren Saufkumpan, kahlköpfig, schmierig, blatternarbig, in seinem alten Kamelottrock, ihm am Fuße der Treppe gegenübertreten zu sehen. »McFarlane«, sagte er mit ziemlich lauter Stimme, mehr wie ein Ausrufer als wie ein Freund. Der große Arzt blieb unvermittelt auf der vierten Treppenstufe stehen, als fühle er sich durch die Familiarität der Anrede überrascht und in seiner Würde gekränkt. »Toddy McFarlane«, wiederholte Fettes. Der Herr aus London taumelte zurück. Nur den Bruchteil einer Sekunde starrte er den Mann vor sich an. Dann blickte er ängstlich um sich und stammelte mit gepresster Flüsterstimme: »Fettes,